weshalb Einwanderung für Deutschland keine Lösung ist. Wachstum oder Schrumpfung einer Bevölkerung haben für sich genommen keinen Eigenwert. Die natürliche Bevölkerungsentwicklung ergibt sich aus der Entwicklung der Sterblichkeit und der freien Entscheidung der Menschen über die Zahl ihrer Kinder und den Zeitpunkt ihrer Geburt. Das ist grundsätzlich auch gut so. Zum legitimen Objekt für staatliches Handeln wird die Bevölkerungsgröße, lässt man außenpolitische, militärische und machtpolitische Überlegungen außer Acht, aber in zwei Fällen. Erstens, wenn das natürliche Bevölkerungswachstum die Möglichkeiten eines Landes übersteigt, alle Einwohner zu ernähren und angemessen zu versorgen. Zweitens, wenn durch Schrumpfung der Bevölkerung die notwendige Balance zwischen den Erwerbsfähigen und den nicht oder nicht mehr Erwerbsfähigen gefährdet ist. Der erste Fall betrifft viele Entwicklungsländer. Eine ebenso rabiate wie effiziente Maßnahme war hier die Ein-Kind-Politik Chinas. Mit dem zweiten Fall ist eine Reihe alternder Industriestaaten konfrontiert, darunter auch Deutschland. In Zeiten des Booms und Arbeitskräftemangels wirkte der Import von Arbeitskräften kurzfristig entlastend und steigerte den Wohlstand der Einheimischen. Diese Erfahrung machten die Deutschen in den 60er und der ersten Hälfte der 70er Jahre. Zweifel am Erfolg des Unternehmens stellten sich ein, als es um die Folgen ging, nämlich volle Integration der Gastarbeiter in den deutschen Sozialstaat und Familiennachzug. Grundsätzlich kann man sagen, dass gut gebildete migrantische Arbeitskräfte, die ihr Leben lang in Deutschland arbeiten oder nach Beendigung ihrer Beschäftigung Deutschland wieder verlassen, einen positiven Beitrag leisten. Jedenfalls, wenn auch die Familien, die sie mitbringen oder nachholen, ausreichende Integrationsbereitschaft und Leistungsfähigkeit zeigen. Umgekehrt verursachen migrantische Gruppen mit unterdurchschnittlicher Erwerbsbeteiligung und überdurchschnittlicher Transferabhängigkeit fiskalisch mehr Kosten als Nutzen. Hinzu kommen die kulturellen Anpassungslasten, die nach Herkunft der Migranten unterschiedlich groß ist. Australien, Kanada und die USA nutzen die Möglichkeit, ihre Einwanderer nach Herkunftsland, Qualifikation und Vermögen handverlesen auszuwählen. In Kanada sind die Einwanderer durchschnittlich qualifizierter als die Einheimischen und heben so das intellektuelle wie auch das Qualifikationsniveau entsprechend. In Deutschland und in den meisten europäischen Ländern ist das nicht der Fall, weil sie viel weniger attraktiv sind für qualifizierte Einwanderer und daher nicht die Besten anlocken. Lediglich Großbritannien hat aufgrund der Sprache bessere Chancen und Spanien ist aus demselben Grund attraktiv für Einwanderer aus Südamerika. Für das übrige Europa und Deutschland bleibt im Wesentlichen die muslimische Einwanderung aus Nah- und Mittelost sowie Afrika. Diese Einwanderer sind wenig qualifiziert und bildungsfern. Sie werden vor allem angezogen durch die Sozialtransfers in Europa und sie haben einen völlig anderen kulturellen Hintergrund. Die international vergleichbaren PISA-Ergebnisse machen es möglich, die Leistungen von Migrantenkindern international miteinander zu vergleichen. Die mathematische Kompetenz war im PISA-Test von 2003 so normiert, dass der OECD-Durchschnitt bei 500 Punkten lag. Auf der Basis von PISA 2003 wurde in einer Querschnittsuntersuchung die mathematische Kompetenz der Kinder von Migranten in 13 Bestimmungsländern, die aus 15 Herkunftsländern kamen, untersucht. Die Ergebnisse zeigt die Tabelle 8.12. Zur Interpretation der Zahlen muss man wissen, dass 25 Punkte etwa dem Kompetenzunterschied eines Schuljahres entsprechen. Welten trennen die mathematische Kompetenz eines Migrantenkindes aus Vietnam, China oder Indien von jener eines Migrantenkindes aus Pakistan oder der Türkei. Die unterschiedliche Struktur der Immigration in den Bestimmungsländern hat zur Folge, dass sich die durchschnittlichen Kompetenzprofile der Migranten je nach Bestimmungsland stark unterscheiden. Die qualifizierte Immigration in anderen Ländern erhöht dort die durchschnittliche Kompetenz und wahrscheinlich auch Intelligenz. In Deutschland ist es dagegen umgekehrt. Bemerkenswert ist die Eindeutigkeit, mit der international Migranten aus Ostasien in der mathematischen Kompetenz an der Spitze und solche aus muslimischen Ländern am Ende stehen. Ein Beitrag zur Erhöhung des Kompetenzniveaus im Land ist muslimische Einwanderung also nicht. Aufgrund des unterschiedlichen kulturellen Hintergrundes nehmen Konflikte, Reibungsverluste und Unzuträglichkeiten mit einem wachsenden Anteil muslimischer Migranten an der Bevölkerung progressiv zu. Da diese Migranten vorwiegend in den Städten und dort gerne in ethnischen Vierteln leben, würde eine weitere nennenswerte muslimische Einwanderung bedeuten, dass diese in einer wachsenden Zahl von Städten und Gemeinden zur Mehrheit werden. Das deutet sich bereits heute in vielen Städten und Gemeinden Deutschlands an. Leider gibt es dazu keine Statistiken und zuverlässigen Untersuchungen, die generalisierende quantitative Rückschlüsse zulassen. Aber der Augenschein bestätigt, dass es Hunderte von Vierteln wie Duisburg-Maxloh und Berlin-Neukölln gibt. In den niederländischen Gemeinden werden Bevölkerungsbestand und Geburten nach Autochtonen und Allochtonen getrennt erfasst. Bereits 2003 hatte Amsterdam eine migrantische Bevölkerung von 47%, auf die 56% aller Geburten entfielen. Eine kontinuierliche Berichterstattung über die Entwicklung solcher innerstädtischer ethnischer Strukturen fehlt in Deutschland. Vorhandene Untersuchungen zeigen immerhin, dass türkische Staatsbürger sich am stärksten segregieren und dass, Zitat, ein deutlicher Zusammenhang zwischen Ausländeranteil, Sozialhilfebezug und Arbeitslosigkeit in Wohnvierteln, Zitat Ende, besteht. Deutschland wird sich kulturell bis zur Unkenntlichkeit verändern, wenn wir einer Entwicklung freien Lauf lassen, die dazu führen kann und wahrscheinlich führen wird, dass die großen Städte Deutschlands, vielleicht aber auch das ganze Land, nach wenigen Generationen von einer muslimischen Mehrheit türkischer, arabischer und afrikanischer Herkunft bewohnt wird. Nationale Identität und gesellschaftliche Stabilität bedürfen aber einer gewissen Homogenität in Werthaltungen und akzeptierten kulturellen Überlieferungen. Und es gibt die Mahnung von Stefan Luft. Zitat: Der Staat muss Gesetzesgehorsam verlangen, er wird aber zur Gesinnungsdiktatur, wenn er im Namen der Toleranz die Anerkennung bestimmter Werte verlangt, obwohl er dafür keine gesetzliche Grundlage hat. Zitat Ende. Dieses Problem wird umso drängender, je höher der Anteil der Migranten mit anderer Wertestruktur ausfällt. Lösbar ist es nur, indem man das rapide Wachstum dieser Bevölkerungsanteile begrenzt. Viele muslimische Migranten tun sich besonders schwer damit, sich aus der frommen Tyrannei der Tradition zu lösen und die kulturelle Fremdheit in der neuen Umgebung zu überwinden. Kulturelle Überlieferungen kommen von den Eltern auf die Kinder und ändern sich umso langsamer, wenn überhaupt, je größer die Migrantengruppe im Verhältnis zur autochthonen Bevölkerung ist. Amerikanische Untersuchungen belegen, dass die Meinungen der zweiten Generation von Immigranten, zum Beispiel über Fragen der Umverteilung, stark beeinflusst sind von Meinungen, die in den Ländern dominieren, aus denen ihre Eltern stammen. Das gilt selbst dann, wenn man Einflüsse wie Alter, Einkommen und Erziehung ausklammert. Dabei umfasst kulturelle Überlieferung keineswegs nur messbare Ansichten, sondern auch Mentalitäten, grundsätzliche Lebenseinstellungen, Werthaltungen, Weltsichten. Die Besorgnis von Herwig Birk, es könne ein Kulturbruch eintreten, wenn sich muslimische Bevölkerungsanteile über ein bestimmtes Maß hinaus erhöhen, erscheint durchaus realistisch.